einzige Finger dran. Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Sind so kleine Füße, darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen. Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt, darf man nie verbrüllen. So kleine Münder sprechen alles aus, darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus, kommt nichts mehr raus. Sind so kleine Augen, die noch alles sehen, darf man nie verbinden, können sonst nichts verstehen. Sind so kleine Seelen offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. So ein kleines Rückgrat sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes.